Volksfeststimmung in Sätze und alles im Namen der Artischocke. Einmal im Jahr herrscht in der Kleinstadt südlich von Rom der Ausnahmezustand. Zur Sagra del Carciofo, zum alljährlichen Artischockenfest, kommen Tausende von Besuchern aus ganz Italien. Auch in den Wochen davor und danach können sich die Wirte in der Gegend nicht über Besuchermangel beklagen. Periodo dei carciofi che più o meno dura più o meno tre mesi. Da metà febbraio ai primi di maggio. Die Artischockensaison dauere ungefähr drei Monate, erzählt Giannino Percibale. Sein Ristorante da Santuccio ist bekannt unter Feinschmeckern in ganz Italien. Wer hier Artischocken isst, bekommt die Sorte Romanesco vorgesetzt. Das ist eine ganz besondere Sorte. Im Vergleich zu anderen Artischocken aus anderen Gegenden hat unsere außergewöhnliche Eigenschaften. Sie ist etwas süßer, weniger wild. Andere Artischocken haben einen stärkeren Nachgeschmack. Unsere dagegen ist süß. Sie ist die absolut beste. In Italien gibt es nirgendwo sonst Artischocken von dieser Qualität. Mit ein Grund dafür seien die idealen Anbaubedingungen. Unten in der pontinischen Ebene, wo die Artischocken wachsen, sei der Boden immer feucht, auch in der warmen Jahreszeit. Dabei ist der Carciofo Romanesco auch noch eine wunderschöne Pflanze, eine Distel, in diesem Fall aber ohne Stacheln, eine genügsame Pflanze, meint Philipp, einer der Ober im Santuccio, der sich sogar darüber freuen kann, wenn er ab und zu eine Schnecke auf einer der Artischockenpflanzen entdeckt. Das sei ein Zeichen dafür, dass hier keine Chemie eingesetzt werde, meint er. Außerdem sei die Artischocke auch noch sehr gesund. Sie enthalte viele Ballaststoffe und sei deshalb gut für die Verdauung. Wer Artischocken, genauer gesagt den Blütenstand der Pflanze, auf den Teller bringen will, muss vorher allerdings arbeiten. Die äußeren Blätter abzupfen, putzen, schneiden, waschen. Eine Blume zum Essen eben. Questo è pure bello. È un fiore da mangiare. Die auf unendlich viele Arten zubereitet werden könne, sagt Giannino Percibale. Come ristorante lo proponiamo in almeno Wir als Restaurant bieten mindestens 30, 35 verschiedene Zubereitungsarten an. Roh, als Vorspeise in allen möglichen Variationen. Aus dem Ofen, vom Holzkohlegrill, aus dem Topf, mit Nudeln oder als Fleischfüllung. Die Artischocke passt zu allem. Manche der Gäste kommen von weit her in die Hauptstadt der Artischocke. Von Rom, Neapel oder noch darüber hinaus. In Sätze schmecke der Carciofo einfach besser als anderswo, sagen sie. Das hier ist die Heimat der Artischocke. Wir sind extra hierher gekommen. Heute essen wir nur Artischockengerichte.